mit einem anderen Maß gemessen werden muss als der gemeinen Sterblichen. Jedoch sind wir nicht Frauen unter uns. Dort schlägt denn nicht in jeder Brust ein unbegreiflich, ein

Musik.